D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? In mancher Hinsicht sind die Vereinigten Staaten von Amerika liberaler als Europa zum Beispiel. Man muss nur an Waffengesetze denken. Und dann gibt es Bereiche, da ist man in den Vereinigten Staaten etwas strenger als im Rest der Welt. Zum Beispiel sind US-amerikanische IT-Konzerne bekannt dafür, einen extrem puritanischen Sittenkodex zu haben. Facebook zum Beispiel, Apple oder Google. Wenn es da um viel nackte Haut geht, dann heißt es, das geht gar nicht. So hieß es aus dem Silicon Valley. Das konnte zu absurden Situationen führen, wenn zum Beispiel deutsche Nachrichtenmagazine auf ihren Facebook-Seiten dann zensiert wurden. Dem SZ-Magazin ist das mal passiert oder auch dem Zeit-Magazin. Und auch das ZDF ist schon einmal in die nackte Hautfalle getippt, nämlich als man über Brustimplantate berichtet hatte. Da wurde dann sein Foto dort auf der Facebook-Seite gesperrt. Jetzt gibt es aber eine Warnung, zumindest so halb. Nackte Haut darf gezeigt werden, allerdings nur unter ganz besonderen Umständen, Andreas Neu. Genau, Till, unter ganz natürlichen Umständen müsste man sagen, mit dieser nackten Haut. Die darf dann gezeigt werden, denn Facebook hat offenbar erkannt, dass das Stillen eines Kindes eine sehr natürliche Sache sein kann. Und deshalb werden diese Fotos jetzt erlaubt. Das Ganze hört sich dann etwas gestelzt bei Facebook so an. Zitat, wir sind auch der Meinung, dass Stillen etwas Natürliches und Schönes ist und freuen uns, dass es den Müttern wichtig ist, diese Erfahrung mit anderen auf Facebook zu teilen. Die überwiegende Mehrheit dieser Fotos entspricht unseren Richtlinien. Zitat Ende. Und jetzt kommt das wirklich bahnbrechende in der Entwicklung von Facebook. Sogar Brustwarzen dürfen nun abgebildet werden auf Fotos. Das war bislang strengstens verboten. Facebook hielt solche Fotos für obszön. Also Brustwarzen in deren Nähe sich dann sozusagen ein Kindermund befindet, der bereit wäre, säugend einzugreifen sozusagen. Das kann man wahrscheinlich nicht besser zusammenfassen, als du das jetzt getan hast, natürlich. Warum hat Facebook solche Bilder bisher überhaupt gesperrt? Da spielen, du hast es gerade schon genannt, offenbar kulturelle Differenzen eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Aus europäischer Sicht sind die USA sehr prüde. Es ist noch eine relativ junge Entwicklung, muss man sagen, dass heute zum Beispiel in den USA das Stillen in der Öffentlichkeit in allen US-Bundesstaaten erlaubt ist. Mhm. Was übrigens nicht für das oben ohne Präsentieren in der Öffentlichkeit gilt. Das ist okay, in der Mehrzahl der Bundesstaaten. Das heißt, Stillen ist überall schon erlaubt, oben ohne zeigen nicht so richtig. Genau, oben ohne ist in der Mehrzahl der Bundesstaaten nicht erlaubt. Facebook selbst verweist aber auch darauf, dass noch auf die Frage, warum man diese Bilder jetzt posten kann, dass man nie selbst aktiv in dieser Sache geworden sei, sondern dass die entsprechenden Fotos immer nur auf Wunsch von Nutzern entfernt wurden. Woher kommt der plötzliche Meinungsumschwung? Also was steckt dahinter? Nun, da äußert sich Facebook nicht speziell, aber es liegt wohl nahe, oder man kann das auch durchaus behaupten, denke ich, dass dies auch mit einer Kampagne auf Facebook und Twitter zu tun hat. Free the Nipple Hashtag heißt diese Kampagne. Sebastian und ich haben unterschrieben. Auf jeden Fall. Ich höre leider das erste Mal gerade von dieser Kampagne, aber ich werde das nachholen. Ja. Das ist allerdings sehr überraschend, denn mehr als 100.000 Follower hat zum Beispiel der Free the Nipple Twitter-Account. Hm. Die Free the Nipple heißt diese Kampagne, die von Feministinnen gestartet wurde. Es geht dort darum, darzustellen, wie natürlich eben das Stillen ist und wie Facebook das ja mittlerweile ja auch erkannt hat und damit auch Fotos vom Stillen. Und an dieser Kampagne haben sich mittlerweile auch Prominente beteiligt. Ich habe es gerade gesagt, mehr als 100.000 Follower. Der Twitter-Account ist also relativ beliebt. Auf Facebook gibt es auch entsprechende Seiten. Also das hat wohl zu diesem Meinungsumschwung zumindest beigetragen. Also du sagst, das ist ein Zusammenhang. Kann man deshalb auch sagen, dass Facebook eingeknickt ist vor der Macht der User, wie man ja immer so schön sagt? Das kann man schon sagen. Ganz so schnell ging es aber auch nicht. Die Proteste gegen die Ungleichbehandlung, denn das ist es ja nun offensichtlich auch. Männer dürfen sich schließlich auf Facebook oben ohne präsentieren. Ohne inklusive Nippel, inklusive allem. Mit dem vollen Programm, absolut. Frauen dürfen das nicht. Und diese Ungleichbehandlung, die gibt es schon seit Jahren. Und Facebook hatte da bislang keine Probleme. Also so ganz schnell eingeknickt sind sie nicht. Aber mittlerweile hat das Ding wohl so an Fahrt aufgenommen, dass man sich lieber gesagt hat, okay, dann gehen wir mal einen Schritt in diese Richtung. Dann könnte man ja sagen, Ziel erreicht. Ja, nicht ganz. Denn wie es aussieht, werden Nippelfotos auch weiterhin gelöscht. Nämlich dann, wenn sie in einem journalistischen oder künstlerischen Kontext erscheinen. Nur eben das natürliche Stillen ist erlaubt. Also wenn dann mal wieder auf irgendeiner Bühne da irgendwas verrutscht, dann sind auch diese Fotos weiterhin verboten. Beziehungsweise das heißt, werden wenn bei es Facebook wieder ein Nipplegate gibt? Wenn es wieder ein Nipplegate gibt, dann wird das gelöscht, eben auf Anfrage von Usern, denn wir wissen, Facebook wird nicht selbst aktiv. Und wenn das ZDF dann wieder einen Beitrag machen will über Brustimplantate, wird auch das wieder gelöscht werden? Ja, wenn ich meine, wenn es im journalistischen Kontext ist, also ich meine, völlig korrekt, wenn die Brustimplantate nicht im Beitrag über Stillen gezeigt werden, natürlich, ne? Das ist wirklich, ich find's einfach immer noch unfassbar. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?